Ich lese den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Abvers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trockneten sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm: Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte: Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich: Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Wir sind in einer Predigtreihe im Lukas-Evangelium und da haben wir zurzeit so einen Fokus: Ja, was heißt es denn, im Alltag als Christ zu leben, ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein? Und heute ist der Titel von der Predigt: Der Schlüssel, um viel lieben zu können. Der Schlüssel, um viel lieben zu können. Und auf der einen Seite schätzen wir das sehr, Beziehungen und Freundschaften. Aber wenn du und ich ehrlich sind, müssen wir auch sagen, Beziehungen, Freundschaften sind nicht immer ganz so einfach. Es ist gar nicht so einfach, einander zu lieben. Warum? Es geht teilweise ganz schön schnell, dass jemand verletzt ist oder beleidigt ist. Und oft ist es dumme, dass du und ich das gar nicht merken. Und der oder die andere ist beleidigt oder verletzt. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Vielleicht hast du jemand oder hat dir jemand was geschrieben, ein E-Mail. Und es ist viel los und du kommst nicht dazu zu antworten. Und die Person denkt, warum antwortet die oder der denn nicht? Und dabei ist eigentlich gar nichts Wildes los gewesen, aber man ist einfach nicht dazu gekommen zu antworten. Und da denke ich, ist es hilfreich, wenn wir auch miteinander gnädig umgehen und viel und gut kommunizieren und sagen: Hey, du hast mir jetzt schon seit 2 Wochen nicht auf das E-Mail geantwortet, dann schicke ich halt nochmals ein E-Mail und frage nach oder sprich dich darauf an. Aber ihr seht schon, es ist nicht so leicht, wirklich im Alltag einander zu lieben, weil wir oft, ja, irgendwie vielleicht verletzt, beleidigt sind. Der Bill White war letzten Sonntag hier gewesen, der Pastor aus USA, ein guter Freund von mir, hat gepredigt. Ich habe ihn am letzten Mittwoch nochmals in der Stadt getroffen und er hatte mir erzählt: Steffen, du wirst nicht glauben, aber ich habe diese Woche eine Frau hier in München 2-mal getroffen. Und diese Frau hat beides Mal bei beiden Begegnungen sofort über eine Gegebenheit gesprochen, die schon 20 Jahre alt ist. Und er hat gesagt, sie hat deshalb darüber gesprochen. Das war das Erste, worüber sie gesprochen hat. Warum? Weil da war vor 20 Jahren etwas passiert, beziehungsmäßig in Beziehungen, wo sie so tief verletzt worden ist, dass es heute, 20 Jahre später, noch so eine Wunde ist, dass wenn er von USA plötzlich da ist, das ist das Erste, worüber sie gleich zweimal spricht. Und das drückt so ein Stück weit aus, warum dieser Text wirklich so wichtig ist für dich und für mich. Dieser Schlüssel, was ist denn biblisch gesehen der Schlüssel, um einander wirklich lieben zu können? Wir schauen uns heute Morgen drei Hauptpunkte an. Erstens mal einfach die Situation. Das ist Vers 36 und Vers 37. Und dann zweitens schauen wir uns den Simon, diesen Pharisäer, der da eingeladen hat, ein bisschen genau an. Der Simon ist jemand, der wenig liebt. Vers 40 bis Vers 46. Und drittens schauen wir uns diese Frau an, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Diese Frau, sie ist jemand, die viel liebt. Vers 38 und Vers 47. Zunächst mal zum ersten Hauptpunkt zur Situation, dass wir uns ein bisschen in die Geschichte hineinversetzen. Vers 36 berichtet uns die Bibel, dass der Pharisäer Simon einige eingeladen hat zu einem Essen. Unter anderem auch Jesus Christus. Jesus ist zu diesem Simon ins Haus gekommen und die haben ein Fest gefeiert. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wie vielleicht, wenn hier bei uns in Grünwald München mal so richtig schönes Sommerwetter ist, es ist warm, eine Gartenparty. Die Häuser damals in Israel, die waren sehr offen gebaut, es gab schöne große Gärten. Und so Gastfreundschaft hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Man hat sehr gerne Leute eingeladen, hat sehr gerne lange ausgiebig gegessen, getrunken, geredet. Und was dort damals ganz anders war kulturell als bei uns heute ist, wenn du jetzt in Grünwald, angenommen, es gibt eine tolle Gartenparty hier in Grünwald, aber du oder ich sind dummerweise nicht eingeladen. Das heißt, du und ich sollten nicht klingeln und versuchen, durch die Tür zu gehen. Das wäre ziemlich unhöflich. Aber damals war es kulturell ganz anders. Angenommen, es hat jemand eine wirklich tolle Gartenparty gefeiert, dann durfte wirklich jeder, der möchte, der durfte ungefragt hineinkommen. Die Häuser waren so offen gebaut. Man durfte einfach reinspazieren und man durfte einfach eine Zeit lang zuschauen, wie die gegessen haben, wie sie getrunken haben, wie sie sich unterhalten haben. Das war völlig kulturell, völlig legitim und normal. Man ist einfach reinspaziert, hat denen mal eine Weile zugehört und denen eine Weile zugehört. Und jetzt plötzlich heißt es im Vers 37, kommt diese Frau hinein, die Stadt bekannt war. Warum? Im Text heißt es, sie war bekannt für ihren unmoralischen Lebenswandel. Jetzt müsst ihr euch mal in den Nahen Osten versetzen. Das war dort eine viel, viel größere Sache als bei uns in 2018 hier in Deutschland. Das ist vielleicht hier auch nicht so der große Renner und Hit, aber damals in dieser Kultur, wenn eine Frau für so einen Lebenswandel bekannt war, die war wirklich von den Leuten geschnitten und verachtet. Das war extrem schwierig für sie, das können wir gar nicht nachempfinden. Ich hatte neulich mal einen Brief gesehen von einer Missionarin, die heute dort in der Gegend von Israel arbeitet und die hat beschrieben, was das für eine große Schande und Schmach ist. Also das ist wirklich extrem, wir können das gar nicht stark genug empfinden und spüren, was das für die Frau geheißen hat und auch welchen Mut es erfordert hat, dort zu dieser Party reinzugehen, wo die Menschen entsprechend schlecht über sie gedacht haben. Der Grund, warum sie dorthin ging, war, weil Jesus Christus eingeladen war, weil Jesus da gewesen ist. Und interessanterweise sehen wir in der Geschichte, dass diese Frau mit Jesus ganz anders umgegangen ist als der Gastgeber, als der Simon. Und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt, Simon, jemand, der wenig liebt. Und zunächst mal muss man dem Simon auch loben, wenn wir ganz fair sind. Der Simon, der hatte zu der Gruppe der Pharisäer gehört, das waren die religiösen Experten damals. Die haben aber Jesus abgelehnt und Jesus Christus hat teilweise sehr, sehr harte Worte über die Pharisäer gesagt. Er hat immer wieder gesagt, ihr seid Heuchler, ihr seid nicht ehrlich. Teilweise sehr starke Ausdrücke. Das heißt, Simon ist einer der wenigen Pharisäer, der den Jesus überhaupt zu sich nach Hause eingeladen hat. Das war eine große Sache, dass er ihn eingeladen hat. Aber der Simon war dem Jesus gegenüber relativ skeptisch. Und er war auch ziemlich kühl und distanziert. Wir sehen das beispielsweise im Vers 39. Ich kann es nochmals vorlesen. Das ist die Stelle, als der Simon dann denkt, als diese Frau hineinkommt und den Jesus berührt. Er sagt dann, hier heißt es im Text, Vers 39, als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Das heißt, auf der einen Seite war der Simon, der Pharisäer, war schon interessiert an Jesus. Er hat ihn eingeladen, aber er hat ziemlich skeptisch über den Jesus gedacht. Und dann schaut mal rein in die Verse 44 bis 46. Da heißt es dann, in der Kultur war es damals üblich, weil es war ziemlich sandig und trocken. Die Leute haben Sandalen angehabt. Das heißt, wenn man gelaufen ist, waren die Füße wirklich ziemlich dreckig. Und das Normale war, wenn ein Gast in dein Haus gekommen ist, hast du dem Gast etwas Wasser gegeben, dass er sich schön die Füße abwaschen konnte. Und Jesus sagt im Vers 44 zum Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Der Simon war ein schlechter Gastgeber. Das war eine Sauerei gewesen, jemanden einzuladen, dann noch Jesus und ihm dann kein Wasser zu geben. Der nächste Punkt, Vers 45, Simon hat ihm nicht mal einen Kuss zur Begrüßung gegeben. Das war damals üblich, wenn man Gastgeber war, dass man die Gäste entsprechend mit Kuss begrüßt hat. Vers 45, du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Und dann Vers 46, du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Das heißt, auf der einen Seite hatte Simon Interesse an dem Jesus, der schon mal hier kommen zu der Party, aber im Grunde genommen ist der Simon ein schlechter Gastgeber und zeigt Jesus nicht die Ehre, nicht den Respekt, nicht die Liebe, die ihm eigentlich gebührt. Und als der Simon diese Gedanken hat, Vers 39, als er sagt, wenn dieser Mann ein echter Prophet wäre, dann wüsste er, wer diese Frau ist. Jesus weiß, was der Simon denkt. Und Jesus sagt, hey Simon, ich habe eine Geschichte, die ich dir erzählen muss. Und er berichtet von einem Geldverleiher, der hatte zwei Männer, die Geld ihm geschuldet haben. Der eine 500 Denare, das ist ungefähr ein kompletter Jahreslohn. Also eine große Summe, fast ein kompletter Jahreslohn. Und ein anderer Mann, der hat ungefähr 50 Denare geschuldet. Das war so knapp ein Monatslohn. Und die beiden schaffen es nicht, das zurückzubezahlen. Und der Geldverleiher ist gnädig. Er erlässt die Schuld. Das heißt, es kostet ihn etwas. So wie es übrigens auch bei dir und bei mir ist, wenn du an Jesus Christus glaubst. Es hat Jesus sehr viel gekostet, auch für meine Sünden zu bezahlen. Oder wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, das hat Jesus viel gekostet. Das war nicht nur einfach so mit dem Finger zu schnippen, sondern Jesus hat ganz konkret mit seinem Leben dafür bezahlt. Und so in dieser Geschichte hat der Geldverleiher die 500 Denare bezahlt und die 50 Denare bezahlt. Und Jesus sagt, was denkst du denn, wer von beiden dankbarer ist? Und der Simon, der schnallt dann auch und es ist ihm klar, wahrscheinlich ist derjenige dankbarer, dem die größere Summe erlassen wurde. Und Jesus möchte natürlich damit sagen, im Bild gesprochen, in der Geschichte, der Simon ist sozusagen derjenige, der vielleicht nur die 50 Denare an Schulden hat, weil er generell ein recht moralisch aufrichtiger Mann war, religiös gebildet und so weiter. Die Frau, die war bekannt für ihren unmoralischen Lebenswandel. Die hatte ungefähr im Bild gesprochen, die 500 Denare geschuldet. Aber was Jesus dem Simon hier sagen möchte, ist, weißt du was, Junge? Du bist genauso pleite wie diese Frau. Es spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn du pleite bist, ist egal, ob du mit 1 Million Euro pleite bist oder mit 20 Millionen Euro. Der Punkt ist der, du und ich sind vor einem heiligen Gott ohne Jesus Christus, ohne seine Gnade, sind wir komplett pleite. Du und ich, Das reicht nicht auszudenken, Mensch, wie toll und ordentlich ich lebe. Der Simon war teilweise ein recht selbstgerechter Mann gewesen. Ihr spürt es ein bisschen im Vers 39, als er sagt, er wüsste, was für eine sündige Person das ist. In diesem Satz, er wüsste, was für eine sündige Person das ist, da kommt zum Ausdruck, dass der Simon gedacht hat, ganz so schlecht wie diese Frau mit ihrem unmoralischen Lebenswandel bin ich nicht. Und die Wahrheit vor Jesus Christus, vor einem heiligen Gott ist, doch, du und ich sind genauso bleide. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein, das hängt doch oft auch davon ab, was für einen Hintergrund du hast, in welcher Familie du aufgewachsen bist, wie das Leben so und so gespielt hat. Ich denke, es tut uns gut, hier an diesem Punkt innezuhalten und zu lernen, zu sagen, Herr Jesus Christus, schenk mir mehr Demut, lass mich mehr meine eigene Schuld und Sünde vor dir erkennen, bekennen, sie dir zum Kreuz von Jesus Christus bringen. Und nicht wie der Simon, der hier sehr selbstgerecht ist. Es bringt nichts zu sagen, aber die Person da drüben oder die anderen, die sind viel schlimmer, die sind viel sündiger. Schau mal, was die für schlimme Dinge machen, sondern schau auf dich selber und sag, hey, Jesus Christus, danke, dass du mich liebst als Sünder, dass ich ein begnadeter Sünder bin. Simon, das ist sehr traurig, er ist ein Mensch, der wirklich in der Gegenwart, in der Nähe von Jesus Christus ist. Aber er ist im Grunde genommen nicht verändert von Jesus. Und das ist der Grund auch letzten Endes, warum er nicht viel liebt. Und es führt uns zum dritten Hauptpunkt. Die Frau hingegen, die hat wirklich viel geliebt. Die Frau mit diesem früheren unmoralischen Lebenswandel, die ist von Jesus Christus so berührt, so verändert, dass sie in der Gnade Gottes jemand ist, die wirklich viel liebt. Wir sehen das unter anderem im Vers 38. Ich lese den Vers 38 nochmals, da kommt es sehr schön zum Ausdruck. Da heißt es hier, sie trat von hinten an das Fußende des Polsters. Die sind übrigens bei den Partys, ist man damals nicht so gesessen zum Essen, sondern die sind so halb gelegen. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße, da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar. Diese Frau, die hat sich gefreut, dass sie zu Jesus kommen darf. Deswegen ist sie ganz mutig zu dieser Party gegangen, obwohl sicher die Leute so schlecht über sie gedacht haben, aber sie geht hin und als sie dann Jesus da liegen sieht und sie ihm ganz nahe ist, die Frau ist tief, tief bewegt, sie muss weinen, die Tränen fließen ihr runter, die Tränen laufen auf oder gehen auf die Füße von Jesus Christus und da heißt es dann, da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar. Jetzt muss man kulturell wissen, damals war es so gewesen, dass Frauen, wenn sie zum Beispiel langes Haar hatten, die durften das nicht offen nach unten tragen. Eine Frau durfte damals ihr Haar, ihr langes Haar, nur wenn sie alleine mit ihrem Ehemann war, das Haar herunterlassen. Und das ist wichtig, das zu verstehen, weil sie konnte jetzt beispielsweise, wenn das Haar hochgesteckt ist, kann sie nicht von Jesus das praktisch die Füße abtrocknen. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar. Das heißt, implizit wissen wir hier, die Frau muss wirklich ihr Haar heruntergelassen haben, um die Beine abzutrocknen. Und das war kulturell eine ganz große Sache. Das kann man heute kulturell so vergleichen, wie wenn eine Frau in der Öffentlichkeit ihre Brust entblößt. So war das gewesen. Das heißt, diese Frau letzten Endes hat gesagt, weißt du was, mir ist es jetzt egal, was die anderen denken. Ich bin so begeistert von Jesus Christus. Ich bin in seiner Gegenwart und seine Beine sind nass. Ich nehme das, was ich habe, ich lasse mein Haar herunter und trockne die Beine von Jesus ab. Und dann heißt es, direkt danach heißt es, und sie hat die Beine geküsst, im Vers 38, küsste sie die Beine und salbte sie mit dem Öl. Da geht es um dieses Alabastergefäß, das ein bisschen früher erwähnt wird. Jetzt muss man wissen, die meisten gehen davon aus, dass sie eine Prostituierte gewesen war von ihrem Beruf. Und das ist das, was die damals um den Hals getragen haben. So ein Alabastergefäß mit wirklich sehr wertvollem Salböl. Das war das Beste, was diese Frau hatte. Das war wirklich wertvoll, das war teuer gewesen. Und schaut mal jetzt hin, diese Frau nimmt das Beste, was sie hat, und sie sagt, ich habe jetzt eine ganz andere Verwendung für dieses Öl. Ich benutze jetzt dieses Öl für Jesus Christus, für meinen Retter, für meinen Heiland. Und ich denke, etwas, was Jesus dir und mir auch damit sagen will, ist, das Beste, was du hast in deinem Leben, was es sein mag, die Zeit, die Lebenszeit, die Gott dir gibt, deine Gaben, deine Ressourcen, was auch immer es sein mag, im Alltag, nicht nur sonntags, gerade auch im Alltag zu sagen, ich will, so wie diese Frau das Beste, das Salböl vom Alabastergefäß genommen hat, ich will mein Bestes für Jesus Christus geben. Wenn du zur Arbeit gehst, wirklich zu sagen, ich bin hier nicht nur zum Geld verdienen oder was auch immer, sondern wirklich zu sagen, mit meiner Einstellung bei der Arbeit, ich möchte wirklich zur Ehre Gottes hier diesen Dienst tun. Egal was es ist, in der Bank oder in der Metzgerei oder als Lehrer oder was auch immer, zu sagen, ich will mein Bestes hier bei der Arbeit geben, sodass Jesus Christus sich freut. Oder auch in meiner Freizeit oder in meinen Beziehungen oder was auch immer es sein mag, dein Bestes wirklich für Jesus zu geben. Und wir sehen dann im Vers 47, und das ist letzten Endes der Schlüssel, um viel lieben zu können. Und da kommt übrigens auch in den Versen vorher, kommt es toll raus, als Jesus zum Simon sagt, weißt du was, du hast mir nicht mal Wasser für meine Füße gereicht. Und da heißt es, sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Und in Vers 45, du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Was für ein Ausdruck von Liebe, von Hingabe. Und dann Vers 46, du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Vers hier in diesem ganzen Text. Jesus sagt, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das heißt, wenn dir wenig vergeben wird, dann liebst du auch wenig, beziehungsweise wenn dir viel vergeben wird, dann kannst du ganz natürlich viel lieben. Und das heißt, in der praktischen Umsetzung heißt es, es ist so wichtig, so wie diese Frau, dass du und ich eine realistische Sicht haben von deiner und meiner Schuld, vor allen Dingen von der eigenen Schuld. Und das ist Evangelium pur, das ist Gospelbotschaft pur. Im Alltag, täglich, immer wieder schnell zu Jesus Christus zu rennen, zu sagen, Jesus, lass mich die Dinge, die in meinem Leben nicht gut sind, immer mehr erkennen. Lass mich es wirklich sehen, dass ich nicht blind bin. Warum? Damit ich es nehmen kann und es zu Jesus Christus bringe, dass ich es unter das Kreuz, Jesus ist ja nicht nur gestorben, er ist auferstanden, dass ich das unter das Kreuz von Jesus Christus legen kann und sagen kann, Herr Jesus Christus, bitte vergib mir dafür. Und Jesus Christus ist tatsächlich gestorben, er ist auferstanden, er hat sein Leben gegeben dafür. Dir und mir wird dann vergeben. Und wenn du diese konkrete Vergebung immer wieder erlebst, dann macht Gott es ganz automatisch, dass du zu einer Person wirst, die wirklich andere Menschen viel lieben kann. Aber was dich blockiert im Leben, in Bezug auf wirklich lieben zu können, ist, wenn du deine Schuld nicht zu Jesus Christus bringst, wenn du versuchst zu vertuschen und zu sagen, halb so wild oder ich bin doch nicht so schlecht oder was auch immer. Es gibt ja einige Leute, die heute sagen, also es gibt so Ratgeber an die Kirchenpastoren, die sagen, hört auf, ständig über Sünde und Schuld zu reden. Aber das Problem ist, wenn ich die Schuld und Sünde habe, und das ist eine Realität, wenn ich es nicht zu Jesus Christus bringe, dann werde ich A, nicht befreit und B, ich kann nicht wirklich lieben, weil es mich blockiert. Die Dinge sind ja trotzdem da. Und das ist der Schlüssel, das sehen wir sehr gut hier bei dieser Frau. Die Frau hatte eine sehr realistische Sichtweise und wir alle hier sind total dafür, dass wir die Bibel gut kennenlernen, dass wir das Wort Gottes richtig gut kennen. Da möchte ich euch anspornen. Kauft euch beispielsweise die Reformation Studienbibel oder auch eine andere gute Bibel. lest möglichst täglich darin, forscht danach. Das sind Schätze Gottes, die er uns da gibt in seinem Wort. Aber im Wort Gottes heißt es auch, wir müssen aufpassen. Es kann ganz schnell das Folgende geschehen, dass dieses Wissen, das wir plötzlich haben, auch theologisch, dass uns das stolz macht. Und das ist etwas, wo wir sehr aufpassen müssen, wirklich auch in dem Wissen, wenn du gereift bist im Glauben, vielleicht schon jahrzehntelang mit Jesus gelebt hast und auch vieles verstehst, Theologie gut kennst. Ich habe das immer wieder auch in Kirchen erlebt, dass es manche gibt, die von der Theologie sehr stark sind, die aber dann plötzlich lieblos geworden sind, wo man sagt, hey, wo ist denn die Liebe? Du hast all das Kopfwissen, aber jetzt bitte schön, lass mich auch mal die Liebe Jesu Christi spüren und ganz konkret erleben. Und das ist ein Beispiel. Auf jeden Fall die Bibel tief studieren, wirklich vom Wort Gottes verändert werden. Aber wichtig, nicht zu denken, was für eine sündige Person die da ist, so wie der Simon auf die Frau mit dem früheren unmoralischen Lebenswandel geschaut hat, was für eine sündige Person sie ist, sondern zu sagen, schau mal, Herr Jesus Christus, was du noch bei mir alles zu tun hast. Und dann diese Dinge zu Jesus Christus zu bringen. Mutig komme ich vor den Thron. Du musst nicht ängstlich da zittern zu Jesus gehen. Du gehst ganz fröhlich dorthin. Warum? Weil du weißt, Jesus Christus ist nicht nur gestorben. Jesus Christus ist auferstanden und er lebt und er regiert. Und er sagt, Steffen, ich möchte es mit dir oder mit dir und dir und dir, wenn du an Jesus glaubst, es sehr, sehr gut machen. Wenn es so ist, dass du noch nicht persönlich an Jesus Christus glaubst, ich möchte dir Mut machen, mach diesen Schritt, sag Herr Jesus Christus, es gibt Dinge, da weiß ich, das ist nicht in Ordnung mit dir. Ich bring dir das jetzt in einem persönlichen, ehrlichen Gebet und Herr Jesus Christus, ich vertraue dir, dass du mir vergibst und Herr Jesus, ich freue mich darauf, dass so wie du mir vergibst, ich immer mehr zu einer Person werden darf, die so richtig lieben kann, die Menschen viel, viel lieben kann und die auch dich, Gott, immer mehr lieben kann, die begeistert ist von Gott. Und so lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir nicht blockiert sein müssen oder bleiben müssen von Dingen, die nicht gut sind im Leben, sondern dass wir diesen ganzen Mist und Müll, Herr Jesus, zu dir bringen können. Danke, dass du gerade deshalb gekommen bist, weil du deine Kinder liebst. Und ich möchte dich bitten, auch für uns als Gospel Church, schenk uns das, Herr Jesus Christus, dass wir nicht blockiert sind in unseren Beziehungen, sondern im Gegenteil, dass wir genau das tun, was diese Frau gemacht hat. So eine realistische Sichtweise auf ihre Sünde, aber sie hat so deine Gnade in Anspruch genommen. Schenk, Herr Jesus, dass wir dich nicht als selbstverständlich annehmen, sondern dass wir wirklich von dir ganz, ganz tief verändert werden. Und ich möchte dich bitten, dass die Liebe, deine Liebe hier in unseren Beziehungen so richtig fließt und dass es nicht nur untereinander fließt, sondern dort, wo du uns hinstellst, auch im Alltag, auch im Beruf, auch in Freizeit. Schenk, Herr Jesus, dass deine Liebe durch uns als deine Instrumente in das Leben von vielen Menschen fließt, auf dass sie auch, Herr Jesus Christus, dich erkennen dürfen, deine Liebe erfahren dürfen und durch deine Liebe, durch deine Vergebung, durch deine Gnade zu veränderten Personen werden, die wiederum lieben können zu deiner Ehre. Amen.